Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 5. Ich grüße euch, ihr zwei vom Camping-Caravan-Podcast. Zuerst einmal das Bild. Ich stehe in einem Mobilhome und gucke aus dem Fenster der Küche, sehe gegenüber ein gelbes Mobilhome namens Waikiki von der Firma Vacances Soleil. Und der Betreiber hier ist gerade dabei, Rasen zu mähen und sonstige laute Dinge zu machen. Deswegen sende ich eure Folge vom Inneren dieses Mobilhomes. Dieses Jahr gibt es für jeden Podcast passend ein Audio-Souvenir. Das heißt, ich beschreibe euch kurz mal, wie dieses Mobilhome aussieht. Es ist sehr modern, es ist alles aus leicht pflegbarem Kunststoff. Also es ist im Prinzip eine Plastikdose, kann man sagen, 32 Quadratmeter groß. Zentrum ist eben dieser Mittelraum, Eingang. Dann haben wir hier eine L-Sitzecke mit orangenem Kunstleder bezogen, ein weißer langer Tisch. Da kann man also darin sitzen, auch noch weiße Stühle drumherum. Und innerhalb dieses Raumes dann die Küchenzeile mit einem vierflammigen Gasherd, der auch Selbstzünder hat. Mal hören, ob das funktioniert. Ja, klappt. Dann die Spüle mit fließend warmem Wasser, ein Mikrowellenherd, eine Klimaanlage, die klingt so. Ganz angenehm, wenn es draußen dann zu warm ist, dass man mal reingehen kann. Ein großer Kühlschrank mit Gefrierfach. Hier steht schon Kaffee drin für den Eiskaffee heute Nachmittag. Hängeschränke mit Glasgeschirr, also Glasteller, Glastassen, Glasbecher, alles aus Glas. Und ja, Schüsseln sind hier noch drin. Weiter unten natürlich alles, was man an Töpfen, Pfannen und so weiter braucht. Dann links eine Tür mit dem Badezimmer. Hier ist eine große Dusche und ein ganz normales Waschbecken sogar. Aha, ein Föhn. Naja, Föhn werden wir hier nicht brauchen bei 30 Grad. Daneben ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, 1,40 Meter mal 2 Meter lang. Fenster mit Fliegengitter und Schrankwand. Klein, aber fein, kann man prima drin schlafen. Zwei weitere Zimmer. Schauen wir mal hier. Hier gibt es zwei Einzelbetten mit Liegen. Hier wird ein Sohn von uns hat sich hier breit gemacht. Und im Zimmer nebenan nochmal zwei Einzelbetten. Das wird dann unsere Tochter beziehen. Wir sind nämlich zu viert hier drin. Es können aber insgesamt 7 Personen schlafen, denn auch auf diesem Wohnzimmer kann man ein Schlafbett draus machen. Zusätzlich noch ein separates Klo, ganz normales Klo, kein Chemieklo, sondern fest angeschlossenes Klo, wie wir das von zu Hause kennen. Ja, das ist die Situation. Liebe Grüße aus Spanien, der Oboman.